Edward Rochester, Christian Redl. St. John Rivers, Sylvester Groth. Diana Rivers, Gabriela Maria Schmeide. Und Verena Güntner, Siegfried W. Kernen, Günter Kütemeier, Wolfgang Schenk und Jens Wawracek. Komposition: Annie Whitehead, Posaune und Ramesh Schottem, Perkussion. Technische Realisation: Klaus Schumann und Margitta Düver. Regieassistenz: Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005. Ich hoffe, unser Hörspiel an Weihnachten hat Ihnen gefallen. Falls Sie Jane Eyre besitzen wollen, eine Neuübersetzung von Melanie Waltz erschien vor 2 Jahren. Das Hörspiel selbst ist ebenfalls zu kaufen. Jetzt ruhen wir uns etwas aus mit Musik aus der Zeit von Charlotte Brontë. Sie hören das Finale aus dem Klavierkonzert Nummer 1 von John Field. Es spielt Benjamin Frith, das Northern Symphony Orchestra unter David Haslam begleitet ihn. Thank you. Nach dem Finale aus dem Klavierkonzert Nummer 1 von John Field zu guter Letzt noch ein Programmtipp auf morgen 21.30 Uhr. Ulrich Gerhardt hat sich wieder um die von Wolfram Siebeck, dem Restaurantkritiker, hinterlassenen Audiokassetten gekümmert. Diesmal präsentieren wir Siebecks akustische Notate zu Restaurants, die ihm missfallen haben. Hier ein Ausschnitt, in dem sich Siebeck über ein Drei-Sterne-Restaurant im Burgund und seinen Koch beschwert. Nochmal die Dummheit dieses Menschen Loiseau zu dokumentieren. Jetzt im Oktober war auf der Süßspeisenkarte waren lauter frische Beeren, Kiwis, Erdbeeren, Himbeeren, Walderdbeeren und Himbeeren. Was für ein Unsinn, jetzt in dieser Jahreszeit die Sachen zu führen. Da gibt es viel schönere Sachen. Die Käseplatte war von erbärmlichster Auswahl und von schlechtester Qualität. Alte, eingetrocknete Käse und es waren drei Kellner da und es waren nur vier Tische besetzt mit insgesamt sieben Leuten. Aber außer sich selber die Fingernägel reinigen, taten die Kellner eigentlich nichts. Man saß da rum und wenn man sie brauchte, waren sie nicht da. Die Zustände sind wirklich haarsträubend bei den Preisen und bei dem Lob, was die so eingesackelt haben. Und letzten Endes ist auch das, sind die Fehler, die man bemerkt, nämlich durch die Dummheit dieses Kochs. Wie kann er diesen dummen Kohl nehmen zu der Fasan, wo man so schöne Sachen mit Wirsing oder mit anderen Sachen machen könnte? Wie kann er dieses Austernwasser, offensichtlich 3-4 Mal Austernwasser gesammelt, dann noch reduziert und darin puschiert und dann das Wasser mitserviert? Wie kann er nicht wissen, dass das das Salz verstärkt? Dieser Mensch ist leider ein Dämlack. Gut, die Hässlichkeit, ich meine, dass man das so primitiv lässt, das irgendwann schlecht, das ist ja wieder oben in eine gewisse Nostalgiefreude. Aber dann bitteschön vielleicht eine bessere Beleuchtung, die vorteilhafter ist, dass man nicht aussieht wie eine Leiche abends und vielleicht ein paar Blumen, wie das früher bei Minot war, der etwas Hübsches dekoriert noch hat, sag ich mal. Ja, also das ist alles höchst, höchst unerfreulich, wenn man die Preise bedenkt und wenn man bedenkt, dass der von Gourmillon noch über Lamloise gestellt wird. Absolut ungerechtfertigt und davor ist aus dem Grunde nur zu warnen. Sonst könnte man sagen, na gut, davon gibt es eine Menge. Die Küche hier ist allgemein, man merkt das immer mehr, je mehr man so Speisekarten liest, allgemein verseucht und korrumpiert durch Touristen. Alle wollen so fein kochen. Es gibt überhaupt keine wirklich bodenständige Kneipen mehr. Es gibt keine Andouillette und die Sachen, sondern alle haben sie da ihre Turbos und alle haben sie ihre Gratin de Crevice und alle haben sie ihre Marguerite Canard, nicht wahr? Gemüse oder Salat gibt es hier überhaupt nicht. Von der sogenannten Regionalküche sind nur noch die großen Portionen übrig geblieben, aber man versucht dann fein zu sein und das schaffen die alle nicht, das zu Bauern hier. Nochmal auf den Unterschied hinweisen, den von Kellnerinnen und Kellnern. Anhand von gestern von Monsieur Parras Hermitage, wo diese Mädchen bei aller Aufgemotztheit doch sehr fix waren und aufmerksam. Und heute, wie diese muffligen Typen da rumstanden und dieser Oberkellner, der keinen Finger regte und wenn dann nur, um sich mit dem anderen Finger die Nägel sauber zu machen. Heimlich, aber doch nicht zu übersehen. Da gehen wir nicht mehr hin. Furiose Audionotizen von Restaurantkritiker Wolfram Siebeck. Morgen im Hörspiel, 21.30 Uhr. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.